Diese Wirkungen waren Entmutigung im Innern, neue Zuversicht im feindlichen Auslande, also unmittelbar kriegsverlängernd. Trotz dieser verhängnisvollen, sofort wahrnehmbaren Wirkung der Friedensresolution, trotz der höhnischen Ablehnung seitens der Entente, log der sozialdemokratische Parteivorstand in einem Aufruf Ende September 1917. Was ist die Wahrheit? Dass bei allseitigem Verständigungswillen der Völker ein baldiger Frieden möglich ist. Diese Worte sollten bei den Parteigenossen den Eindruck wecken, dass dieser Verständigungswille bei allen Völkern tatsächlich vorhanden wäre. Tatsächlich war hieran nicht eine Spur wahr. Der Parteivorstand sprach die bewusste Unwahrheit aus. Der in Aussicht gestellte Völkerbund und Weltfrieden war ein Täuschungsmittel, an das die sozialdemokratischen Führer selbst nicht glaubten, darauf berechnet, das äußerste Kraftaufgebot als zweck- und sinnlos erscheinen zu lassen. Die nationale Gesinnung der deutschen Arbeiterschaft erlag erst allmählich dem von der Sozialdemokratie gezüchteten Verständigungsfriedenswahn. Dieser und die immer stärker einsetzende Revolutionierung stützten sich auf die Autorität des Präsidenten Wilson, eines feindlichen Staatsoberhauptes, der schon während der amerikanischen Neutralität durch Verwandlung der Vereinigten Staaten in eine riesige Kriegsmittelwerkstatt seine Absichten genügend enthüllt hatte und der, nachdem seine 14 Punkte die Wehrlosmachung, damit die Revolution und die Vernichtung Deutschlands besorgt hatten, bescheiden in den Hintergrund trat und Clemenceau die Auslegung des Wilson-Programmes überließ. Auch in diesem Falle Fluten von Schmähungen über die, welche von vornherein die plumpe Falle erkannten. In einer Wiener sozialdemokratischen Versammlung vom 28.12.1916 pries Viktor Adler Wilson als den einzigen Europäer. Als Adler im Einvernehmen mit dem Parteivorstand der Versammlung vorschlug, an Wilson einen Gruß zu entbieten, da brauste ein Sturm durch den Saal. Wiener Arbeiterzeitung vom 29.12.1916. Die Demokratisierung wurde nach eingeholten Befehlen Wilsons durchgeführt. Bernstein erklärte, Wilson lehnt es ab, mit denen zu verhandeln, die jetzt an der Spitze des Reiches stehen. Dem müssen wir entgegenkommen. Der Vorwärts vom 31.04.1918 nannte den Satz in der Wilson-Note, Amerika wolle am deutschen Volk keine Vergeltung üben, da das in Deutschland herrschende Regierungssystem an allen Gräueln Schuld trage, zweifellos eine sehr richtige Bemerkung. Sollen wir Deutschen uns nachsagen lassen von unseren Feinden, dass man mit uns nicht verhandeln könne, weil wir ein Helotenvolk seien, das gar nicht imstande sei, seinen eigenen Willen zur Geltung zu bringen? Soll nur ein einziger von uns mit Rucksack und Flinte hinausgehen in dem Gedanken, dass alles brauche nicht mehr zu sein, wenn wir uns nur den Regierungsformen der ganzen übrigen Welt anpassen wollten? Die Sozialdemokratie als Vorkämpferin für die Entente, die hinter der Maske des Wilson-Friedens durch ihre Helfershelferlein die letzten Welle gegen den Vernichtungsfrieden, Monarchie und Heereswesen wegreißen ließ. Entente, Alljudentum und deutsche Sozialdemokratie im engsten Zusammenwirken. Die von der Judenpresse geistig abhängige Masse des deutschen Volkes glaubte den Lügnern drüben wie hüben und beging Selbstmord. Heuchelei war es, wenn der Vorwärts am 18.12.1919 wimmerte, das deutsche Volk trauert darüber, dass all die schillernden Redensarten über die Völkerversöhnung und Gerechtigkeitsfrieden Seifenblasen sind und dass jede Hoffnung darauf zerstört ist, dass die junge Republik Deutschland von den siegreichen Feinden wenig mildere Bedingungen erlangen wird, die dem alten kriegsschuldbeladenen System auferlegt wurden. Nicht mildere Bedingungen, sondern Vernichtung. Und zwar, weil die junge Republik das deutsche Volk wie ein gefesseltes Schlachtopfer wehrlos unversöhnlichen Feinden preisgegeben hat. Was ist die Wahrheit? Dass die Entente den Überfall auf Deutschland in der Hoffnung auf die Mithilfe der Sozialdemokratie vorbereitet und ausgeführt hat. Und dass diese das in sie gesetzte Vertrauen voll auf gerechtfertigt hat, mitschuldig des Ausbruchs, der Verlängerung und des Ausganges des Krieges. Meuchelmörderin Deutschlands. Diese Feststellungen gehören in ein Handbuch der Judenfrage, da die Sozialdemokratie durchaus ein Werkzeug und Mundstück des Judentums ist. Menschen- und Mädchenhandel. Der Gegensatz der Rassen beruht nicht so sehr auf Unterschieden des praktischen Denkens als auf der Willensrichtung, dem Charakter. Mit dem Begriff Charakter verbinden wir ohne weiteres seine sittliche Bestimmtheit. Charakter ist sittliches Wollen. Religion dient der Festigung des sittlichen Wollens. An der jüdischen Religion vermissen wir die Lebensauffassung als Charakterbildung. Der Begriff sittlich als Loslösung, Gegensatz und Überwindung von allem persönlich Eigennützigen fehlt im Bewusstseinsinhalt des Judentums. Damit ist die Entwicklung der Selbstsucht bis in die äußersten Folgerungen unvermeidbar. Unser Volk ist nicht frei von Ausartungen der Selbstsucht, die uns mit Grauen erfüllen wie das Dirnen- und Zuhälterwesen, aber wir empfinden es als Schandfleck und sind bemüht, sie zu bekämpfen und auszurotten. Im Mädchenhandel äußert sich der denkbar tiefste Grad der Verkommenheit oder das Fehlen sittlichen Empfindens überhaupt. Das Letztere muss angenommen werden, wenn einmal der Mädchenhandel als ein ausschließlich jüdischer Erwerbszweig festgestellt ist und wenn andererseits die Stellung der Judenschaft ihm gegenüber nicht tiefste Empörung, sondern lediglich praktische Rücksichten zeigt. Nun beweist das Verhalten besonders der jüdischen Presse nicht den festen Willen, dieses Gewerbe zu bekämpfen, als vielmehr das Bestreben, es als ausschließlich jüdische Sonderart zu verschleiern. Zugegeben kann werden, dass der Mädchenhandel fast ausschließlich von polnischen, russischen, galizischen Juden betrieben wird, ein Grund mehr für unsere Juden, ihn und seine Träger abzuschütteln. Wenn dies jedoch nicht geschieht, so ergibt sich daraus auf jüdischer Seite ein Fehlen des Bewusstseins von der Verwerflichkeit des Mädchenhandels. Wir erkennen andererseits, welcher weiteren sittlichen Verderbnis zu allen schon wirkenden jüdischen Schädigungen unser Volk ausgesetzt würde, wenn der Zustrom ostjüdischer Elemente, wie er unzweifelhaft schon bisher erfolgte, auch weiterhin andauerte. Die Ostjudenfrage ist die ernsteste Seite der Judenfrage. Und unsere Judenschaft, die diesen Zustrom nicht nur nicht hemmt, sondern fördert, ist mitverantwortlich.